Nach einer allgemein anerkannten Vorstellung waren die ersten Landpflanzen keine Gefäßpflanzen, sondern niedere Pflanzen. Ihnen fehlten komplexe Strukturen wie das Transportnetz der wasserleitenden Xylemzellen und die Phloemzellen, die Nährstoffe von den Wurzeln der Pflanze zu ihren anderen Teilen befördern. Diese Pflanzen entwickelten sich aus Algen, die im Wasser leben, und lange glaubte man, sie hätten den heutigen Leber-, Horn- und Laubmoosen, den Bryophyten, geähnelt, die wohl fast jeder schon einmal gesehen hat. Sie bedecken in unseren Gärten oftmals große Flächen auf dem Boden, auf Felsen oder Bäumen. Diese sporenproduzierenden Pflanzen sind heute allgemein für ihre Fähigkeit bekannt, Wasser zu speichern, und Tieren können sie auch als wichtige Nahrungsquelle dienen. Da man aber annahm, dass insbesondere die Lebermoose die älteste abgespaltene Schwesterabstammungslinie der Landpflanzen war, wurden die Wirkungen der ersten Landpflanzen auf Erdoberfläche und Atmosphäre in den Klimamodellen häufig übersehen. Den Lebermoosen fehlt nämlich eine Reihe von Merkmalen, beispielsweise die Spaltöffnungen oder Stomata, winzige Löcher in den Blättern, die geöffnet und geschlossen werden können und der Pflanze helfen, während der Photosynthese die CO2-Aufnahme und den Wasserverlust zu steuern. Solche Öffnungen findet man nur bei den komplizierter gebauten Gefäßpflanzen. Damit schienen die Lebermoose eine ideale Zwischenstufe zwischen den primitiven, im Wasser lebenden Algen und den komplexen, an Land lebenden Gefäßpflanzen zu sein. Aber wie man sich leicht vorstellen kann, standen selbst begeisterte Paläobotaniker vor einem Problem, als sie diese Vermutung überprüfen wollten, denn dazu musste man die ältesten derartigen Pflanzen erst einmal finden und untersuchen. Den unmittelbarsten Anhaltspunkt für das Auftauchen der Landpflanzen bieten die fossilierten Abdrücke der Pflanzen selbst oder der Sporen, mit denen sie sich fortpflanzten und die in vorzeitlichen Sedimenten zurückgeblieben sind. Nach einer Reihe geologischer Prozesse, an denen hoher Druck beteiligt war, verwandelten sich solche Sporen irgendwann in Gestein und blieben bis heute erhalten. Die ältesten embryophytenähnlichen Sporen hat man in Sedimenten aus Argentinien gefunden. Sie stammen aus der Zeit vor rund 470 Millionen Jahren, einer geologischen Periode, die ebenfalls eine Verbindung nach Wales hat. Ihr Name Ordovizium, die Phase vor rund 486,9 bis 443,1 Millionen Jahren, erinnert an die Ordovizer, eine Bevölkerungsgruppe, die im heutigen North Wales von den Römern unterworfen wurde. In jüngerer Zeit wurden fossile Abdrücke entdeckt, die nach Auffassung einiger Forscher fünf Gruppen von Moosen repräsentieren sollen. Sie stammen aus einem Krater, der in Tennessee beim Bau des Douglas Dam ausgegraben wurde, und sind rund 460 Millionen Jahre alt. Damit sind sie deutlich älter als eines der weithin anerkannt ältesten Fossilien mit dem Körperbau einer Landpflanze. Dieses stammte aus Irland und hat ein Alter von mindestens 427 Millionen Jahren. Aber wer schon einmal bei der Gartenarbeit oder auf einem Waldspaziergang ein Moos angefasst hat, der weiß, wie empfindlich diese Pflanzen sind. Sie zerbröseln einfach unter den Händen. Deshalb unterschätzt man angesichts der verfügbaren Fossilien mit ziemlicher Sicherheit das wahre Alter der ersten Landpflanzen. Durch Vergleiche zwischen heutigen und fossilen Pflanzen kann man abschätzen, wie viel Zeit in der Vergangenheit erforderlich war, bis sich die unterschiedliche Morphologie, das heißt die Körperform, herausgebildet hatte. Solche Schätzungen sind allerdings ungenau, denn Evolution kann mit sehr unterschiedlicher Geschwindigkeit ablaufen. Außerdem sind Pflanzenfossilien, insbesondere aus dieser Frühzeit, unglaublich bruchstückhaft. Man hat also frustrierend wenig in der Hand, wenn man verstehen will, wann und wie die Abstammungslinien der Landpflanzen entstanden sind, wie sie sich weiterentwickelt haben, wie sie aussahen und welche Wirkungen sie möglicherweise auf unseren Planeten hatten.